Mittagspause. Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in dieser Mittagspause hier im Programm von Radio Plau an diesem Freitag. Wir haben heute einige Kultur im Programm, nämlich ein Gespräch mit Thorsten Reitler, der ist einer der Initiatoren des Aktionstags Nur mit Kultur. Hier am morgigen Samstag wird er stattfinden. So ab 16 Uhr gibt es da dezentrale Aktionen und der ist natürlich dazu da, um auf die prekäre Situation der Kulturbetriebe und aber auch der einzelnen Kulturschaffenden in Leipzig aufmerksam zu machen. Dann gibt es da auch eine Abschlusskundgebung auf dem Augustusplatz ab 18 Uhr von dieser Initiative. Und ja, haltet einfach Ausschau. Alles Nähere dazu unter leipzig-kultur.de. Das ist so eine Seite der Leipziger Kulturbetriebe. Ist ein breites Bündnis sozusagen. Und außerdem hören wir in dieser Mittagspause-Sendung noch ein Gespräch mit Esther Bejarano über die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, wo sie eben ja schon lange aktiv ist, die 95-Jährige, und auch über ihre Musik und so weiter. Und dann hören wir noch einen Ausschnitt aus der Ratsversammlung am Mittwoch. Da geht es nochmal um ja, die Bestandserhaltung in verschiedenen Stadtteilen, die beschlossen wurde, also dass in Stadtteilen behutsam nur saniert wird sozusagen und dass auch viele Häuser davon ausgeschlossen sind. Aber wir hören auch Musik, nämlich zum Beispiel die Gruppe Corrikey, die bringen jetzt dieser Tage ihre neue Schallplatte raus und falls euch die Stimme bekannt vorkommt, das ist hintersteckt auch Ian McKay von der Gruppe Fugazi. Ja, hört einfach mal rein und danach dann alles über die Leipziger Kultur. Thank you. Ja, jetzt spreche ich mit Thorsten Reitler von der Moritz-Bastei und auch Pressesprecher des Aktionstages Nur mit Kultur, der am Samstag jetzt stattfinden soll, hier in Leipzig. Ja, was sind denn zurzeit so die größten Baustellen in Bezug auf die notleidende Existenz von Kulturbetrieben und auch von Kulturschaffenden in Leipzig? Das größte Problem ist zurzeit, dass praktisch ein regulärer Betrieb in den Kultureinrichtungen nicht möglich ist und damit ganz wichtige Einnahmen fehlen, um die Häuser sozusagen erhalten zu können. Und dafür gibt es bis jetzt noch keine wirkliche Lösung. Alle Mittel, die vom Bund oder vom Land oder auch von der Stadt geflossen sind, zogen sich meistens auf Betriebskosten und oder auf Investitionen für den Hygiene- und Infektionsschutz. Damit kann man aber diese Ausfälle, die durch diese, ja, durch die ausfallenden Veranstaltungen entstehen, nicht kompensieren, und damit wird das Loch bei Clubs und Theatern und Kultureinrichtungen halt immer größer. Ein Problem ist ja auch für viele Kulturschaffende, dass es so einiges gab dann, aber dass das auch oft Kredite waren, die dann zurückgezahlt werden müssen und dass das viele auch gar nicht schaffen können, oder? Ist das so? Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Die Moritz-Bastei zum Beispiel hat auch einen Kredit der Sächsischen Aufbaubank bekommen, was uns für den Moment natürlich hilft, aber Kultur ist ja nicht profitorientiert in dem Sinne, dass man da große Gewinne erwirtschaftet. Wir sind froh, wenn wir am Ende des Jahres eine schwarze Null stehen haben, und eine zusätzliche Belastung durch einen Kredit ist natürlich eine Sache, eine Sorge, die wir in der Zukunft mehr haben. Im Moment hilft es, aber das Problem ist damit in die Zukunft verlagert. Für wen steht ihr denn jetzt überhaupt? Ihr seid doch ein breites Bündnis jetzt aus Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen, oder? Ist ein Bündnis? Ja, das ist ein Bündnis von drei Netzwerken, Leipzig plus Kultur, was die freie Szene abbildet, das Live-Kombinat Leipzig, was die Clubs und Live-Musikspielstätten abbildet, und Kreatives Leipzig für die Kreativwirtschaft, Kreativschaffende in Leipzig. Und dazu haben sich auch noch die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig, Oper, Gewandhaus, Schauspiel gesellt, weil sie vor ganz ähnlichen Problemen stehen. Und unser gemeinsamer Ansatz ist es ja, einfach mal ein Problembewusstsein zu schaffen und nicht eben nur die schönen Worte zu sagen, dass Deutschland ein Kulturland wäre und der Kulturstandort erhalten werden muss, auch durch die Krise, dass dem einfach Taten folgen müssen und dass wir dass uns einfach die Zeit davonläuft. Ich meine, ihr steht jetzt auch so ein bisschen für die Betriebe, aber die einzelnen Kulturschaffenden sind ganz häufig, glaube ich, auch Solo-Selbstständige und wurden dann jetzt teilweise auch ans Jobcenter einfach verwiesen und haben es damit jetzt, glaube ich, aber auch gar nicht so leicht, weil das Jobcenter doch auch ein sehr bürokratischer Betrieb ist. Hast du da auch Einblicke? Wir haben auch Einblicke, zum Beispiel Leipzig plus Kultur. Wir haben ja schon von Anfang an dieser Pandemie uns dafür eingesetzt, dass vor allen Dingen eben auch für Solo-Selbstständige Programme aufgelegt werden. Da ist ja auch einiges gekommen. Es gab Zuschussprogramme vom Bund, vom Land, Stipendienprogramme von der Stadt Leipzig, vom Freistaat. Da ist schon einiges da gewesen, aber auch für viele Solo-Selbstständige ist es so, die Hilfen, die es gibt, passen nicht unbedingt immer zu den Lebens- und Arbeitssituationen. Viele Musikerinnen zum Beispiel haben keine Betriebskosten, weil sie zu Hause in ihrer Wohnung üben und ansonsten eben auftreten. Und da kann man eben zum Beispiel diese Zuschüsse für die Betriebskosten nicht nutzen. Solche Dinge, das ist eigentlich so das größte Problem, dass zum einen eben die Einnahmeausfälle nicht kompensiert werden und zum anderen normale Lebenskosten in diesen Programmen nicht berücksichtigt wurden. Das ist für Solo-Selbstständige das größte Problem. Und dass sie dann eben oftmals ans Jobcenter verwiesen werden, wo oft wirklich eben großer bürokratischer Aufwand herrscht. Und was natürlich auch frustrierend ist, wenn man jahrelang, jahrzehntelang sein Einkommen selber bestritten hat und sozusagen auf eigenen Füßen stand und von heute von jetzt auf nicht sozusagen plötzlich sich beim Jobcenter wiederfindet, ohne eigenes Verschulden, aufgrund dieser Situation. Das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Wie ist eigentlich die Covid-19-Einschränkungssituation gerade? Also Theater und Kinos haben ja unter Einschränkungen wieder geöffnet zum Teil, aber für so Konzert- oder Tanzbetriebe wie die MB ist das nach wie vor wahrscheinlich nicht möglich, oder? Wie steht das? Nee, das ist nicht möglich. Wir haben versucht, da so aus der Not eine Tugend zu machen und haben unsere erste Veranstaltung nach dem Lockdown, war ja das im Angesicht-Festival, wo wir dann tatsächlich nur zwei Leute im Publikum hatten und einen Künstler oder Künstlerin auf der Bühne. Insgesamt ist es ja auch für Theater und Kinos schwierig, mit diesen geringen Auslastungen, mit den Abständen arbeiten zu müssen. Man kriegt dann eben nicht mehr 100 Leute in den Saal, sondern nur noch 20. Und man erwirtschaftet damit einfach bei jeder Veranstaltung ein Defizit. Und das schiebt man, also wenn man zulässt, läuft man wirtschaftlich besser, als wenn man wieder öffnet. Und für ein Haus wie die Moorsbastei heißt das, dass wir eigentlich nur Open Air veranstalten können. Wir haben das Glück, dass wir auf unserer Dachterrasse eine Open Air Bühne aufbauen können. Und da können jetzt über ein Sommertheater und Konzerte veranstalten können. Aber im Haus, in der Moorsbastei ist bis jetzt wirklich nichts möglich, was wirtschaftlich in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Ja, jetzt am Sonnabend, ich glaube nachmittags, beginnt dann der Kulturaktionstag nur mit Kultur. Kannst du das nochmal ein bisschen vorstellen? Ja, also das soll ein Aktionstag sein, der zeigt, es gibt wahnsinnig viel Kultur in der Stadt. Die ist noch da, sie ist nicht verschwunden, auch wenn jetzt viele Einrichtungen eben geschlossen sind oder kaum sichtbar sind. Deswegen soll ab 16 Uhr in vielen Einrichtungen und Kulturstätten in den Stadtteilen was passieren, dass sie auf sich aufmerksam machen mit Aktionen, mit Informationen. Und ab 17.30 Uhr zieht man dann zum Augustusplatz und auf dem Augustusplatz gibt es dann die Abschlusskundgebung. Da gibt es auch nochmal eine sozusagen eine künstlerische Performance, die auf das Thema aufmerksam macht, dass die Kultur in Gefahr ist. Und danach wird es noch Reden geben, der Aufruf verlesen werden, nur mit Kultur. Und sozusagen dann endet das gegen 19 Uhr auf dem Augustusplatz. Ja, also nischt wie hin, wenn euch die Kultur am Herzen liegt. Ja, kann man das noch irgendwo nachlesen im Internet? Ihr habt ja auch eine Internetpräsenz, glaube ich. Ja, auf der Seite das ist leipzig.de, das ist die Seite vom Kreativen Leipzig, Leipzig plus Kultur und dem IG Live Kombinat. Da finden sich auf alle Fälle alle Informationen, auch der Aufruf und ansonsten auf Facebook und auf den Seiten der einzelnen Mitwirkenden. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Thorsten Reitler wünsche auch gutes Gelingen für die Aktion am Samstag. Und du bist ja auch, glaube ich, morgen nochmal zu hören bei Radio Blau, nämlich in der Abendsendung mit Hotcha, oder? Irre ich mich da? Nee, das stimmt richtig, ja. Also ist eine Radio Blau-Woche für mich diese Woche. Politics, it's all about big money and media to get you. He's all right, but people. Ja, und jetzt hören wir noch mal einen Teil der Ratsversammlung, nämlich den Teil, der sich mit den sogenannten Erhaltungssatzungen auseinandergesetzt hat, die ja beschlossen wurden im Leipziger Stadtrat. Also genau gesagt geht es eben um den Milieuschutz in einigen Leipziger Stadtteilen, wo die Mieterstruktur und die Miethöhen einigermaßen so bleiben sollen, dass sich auch die Menschen dort das leisten können. Und das war nochmal eine sehr lebhafte Debatte in der Ratsversammlung vom Mittwoch. Und deswegen hören wir jetzt erstmal da einige Zusammenfassungen davon. Und heute geht es um die Erhaltungssatzung. Punkt 1. Punkt 2. Leider gibt es keine Erhaltungssatzung zur gewerblichen Milieuschutz, sondern wir haben nur eine Erhaltungssatzung zu Wohnungsfragen. Und deswegen auch in Richtung, im Hinblick auf einige Anträge, die in die Richtung gehen. Klar wollen wir die durchmischte Stadt, klar wollen wir das durchmischte Stadtviertel. Wir wollen das kleine Gewerbe im Hinterhof genauso erhalten wie die Eckkneipe oder den Friseur oder den Notar, der in einer bestimmten Situation in diesem Stadtviertel sein Geschäft und sein Gewerbe betreibt. Aber wir können es in der Erhaltungssatzung fürs Wohnen so nicht verankern und müssen dann im Einzelfall uns dazu bekennen. Nur als Grundfundament und als Protokollnotiz, damit das ausgesprochen ist und dann vielleicht ein wenig auch an Sorgen aus der Diskussion nimmt. Frau Dubrow, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema der Satzungen. Wenn eine Stadt wächst und Leipzig wächst, dann wird vieles weniger, nämlich Wohnungen, dann wird vieles teurer, nämlich Wohnungen und dann wird die Suche oft sehr viel größer. Und was kann man dann tun, damit man diejenigen, gerade diejenigen, die nicht die hohen Gehälter haben, zu schützen? Das haben wir gemeinsam in den letzten Jahren immer wieder besprochen und eines der Themen dabei ist die soziale Erhaltungssatzung oder Milieuschutz, wie sie meistens genannt wird. Ziel einer sozialen Erhaltungssatzung ist die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen und aus diesen Gründen der Rückbau, die Änderung, Modernisierung und die Nutzungsänderung baulicher Anlagen genehmigungsfähig sind. Das hatten wir erst schon mal, aber ich denke mal, ich führe trotzdem noch ein Stückchen weit ein. Die Satzungsvorlagen wurden abgeleitet auf der Grundlage des Beschlusses zur gesamtstädtischen Voruntersuchung vom 24.10.2018. Dem ging schon ein gut zweijähriger Prozess voran, wo die Gesamtuntersuchung der Stadt gelaufen ist, um festzustellen, wo sind denn tatsächlich die Gebiete, wo der größte Veränderungsdruck ist. Darauf aufbauend gab es Detailuntersuchungen zu 5 Stadträumen, nämlich Alt-West, Südwest, Connewitz, Ost, Südost, Nord und Mitte. In den vorliegenden Satzungsrealen Alt-Lindenau, Lindenau, Connewitz, Eisenbahnstraße, am Ledevogtpark und Eutritsch wurde ein bauliches Aufwertungspotenzial und ein wohnungswirtschaftlicher Aufwertungsdruck sowie ein soziales Verdrängungspotenzial nachgewiesen. Das ist die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt dieses Instrument einsetzen kann. Dies erforderte methodisch über eine Verschneidung der Ergebnisse aus der Haushaltsbefragung, der Ortsbildanalyse, der Infrastrukturanalyse und der Daten aus zusätzlichen Sekundärstatistiken die Notwendigkeit, tätig zu werden. Beschlossen werden sollen diejenigen Satzungen und der Plan des Gebietsumgriff, das eine ist die Anlage 2, das andere ist die Anlage 1. Um sich noch mal genauer anzuschauen, haben wir hier die großmaßstäblichen Satzungspläne noch mal an die Wand gehängt. Ansonsten sind sie natürlich in der Unterlage. Die ortsübliche Bekanntgabe der Satzung ist nach dem Beschluss, wenn alles klappt, am 4.7. vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt hat die Satzung Rechtsgültigkeit. Mit Satzungsbeschluss erfolgt gleichzeitig die Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse automatisch der Aufstellungsbeschlüsse vom 26.06.19. Nicht alle Gebiete haben den Nachweis erbracht. Die Detailuntersuchung zum Stadtraum Mitte weist beispielsweise für das Wald- und Bachstraßenviertel keine Relevanz für die soziale Erhaltungssatzung auf. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt hier mit einem separaten Beschluss, der befindet sich derzeit noch im Geschäftsgang. Plagwitz und Kleinschocher konnte als einziges Areal nicht als soziale Erhaltungssatzung festgesetzt werden, da im Rahmen der Haushaltsbefragung der Rücklauf der Fragebögen in diesem Bereich und nur in diesem Bereich zu gering gewesen ist. Die neuerliche Betrachtung von Plagwitz-Kleinschocher wird also vorgezogen. Und falls die Anwendungsvoraussetzungen hier vorliegen, wird dieses Areal nach unserer Vorstellung und unserem Vorschlag zum November 2020 vorgelegt werden. Es ist nicht so, dass man einfach nur eine Linie drumherum ziehen kann und sagen, das ist jetzt wieder ein Aufstellungsgebiet, sondern da hängen schon einige Arbeiten im Vorfeld dazu wieder drin. Bis Mitte 21 wäre dann der Schutz da und bis dahin muss dann auch die Detailuntersuchung inklusive der Haushaltsbefragung und was es sonst da noch alles gibt, erfolgen. Um, wenn nachgewiesen wird dann an dieser Stelle, dass die Bedingungen gegeben sind, könnte man dieses als neues Satzungsareal zur Beschlussfassung bringen. Für die angrenzenden Teilbereiche, bei denen der Gutachter gesagt hat, das ist zwar außerhalb der Untersuchungskulisse, aber dort gibt es eigentlich ähnliche Tendenzen wie innerhalb der untersuchten Gebiete, nämlich für die Teilflächen von Leutsch, Bohlis, Eutritz sowie die Lede-Vogt-Park, empfehlen die Gutachter Detailuntersuchungen, also die Untersuchungen, die jetzt in den anderen Gebieten auch stattgefunden haben und eine vertiefende Betrachtung aufgrund dieser ähnlichen Gegebenheiten. Das schlagen wir vor, im Rahmen einer gesamten Voruntersuchung vorgezogen für Mitte 21 durchzuführen. Falls die Anwendungsvoraussetzungen auch hier vorliegen, könnten dann die Aufstellungsbeschlüsse ein Jahr später vorgelegt werden. Bis Mitte 22 erfolgen dann die Teiluntersuchungen inklusive Haushaltsbefragungen, gegebenenfalls auch für neue Satzungsareale bzw. die Erweiterung. Ich kann Sie nur herzlich bitten, ein Stückchen Realismus dort walten zu lassen, weil diese Arbeiten sind alle sehr umfangreich und wir haben es bei den ersten Satzungen gesehen, dass die Vorstellung, auch die wir am Anfang hatten, dass man solche Untersuchungen mal in einem halben, dreiviertel Jahr durchführen kann, in der Realität dann doch nicht möglich waren. Und die Verunsicherung, die man in eine Bevölkerung bringt, wenn man ihnen verspricht, in 3 Monaten ist es soweit und dann sind einfach die Unterlagen noch nicht soweit, die Beweiskraft noch nicht gegeben, bringt immer mächtig viel Unruhe. Das Konzept zur begleitenden Öffentlichkeitsarbeit befindet sich im Moment im Aufbau. Es umfasst zum Beispiel den Internetauftritt zu Themen auf der Internetseite des AWS, leipzig.de. Erste Faltblätter ab Satzung werden für die Antragsteller und die Mieterinnen verteilt und so wie die aktuelle Situation es zulässt, wir müssen immer noch ein bisschen vorsichtig sein, werden auch Informationsveranstaltungen in den entsprechenden Satzungsgebieten vor Ort vorgestellt. Herzlichen Dank. Ich rufe jetzt die Fraktionen der Größe nach auf und wir beginnen mit der Fraktion Die Linke, Herrn Weber. In meinem Drucker, da liegen noch die Zettel, deswegen muss ich das hier heute mal mit dem Rechner machen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, werte Zuschauer. Die Vorlagen, die wir jetzt hier zur Beschlussfassung haben, machen Mut. Sie machen deswegen Mut, weil sie ein Stück weit zeigen, die Wirkmächtigkeit auch des Stadtrates uns darstellen. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, dort das Thema untersuchen zu lassen durch die Stadt. Und sag ich mal, mit vielen kleinen Slots und mit vielen kleinen Schritten haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, dass der Senat dort heute die Satzungen uns vorgelegt hat. Ganz besonderen Dank, vielleicht können Sie es auch nochmal ausrichten, gilt uns an Herrn Bodenstein, der quasi viel Herzblut, viel intensive Arbeit dort reingesteckt hat, sodass wir da heute quasi eine Beschlussfassung treffen können. Nochmal ein bisschen was zur Genese, da klingt auch noch ein bisschen Kritik durch, aber wie gesagt, es ist ein steiniger Weg gewesen, der auch für die Verwaltung nicht neu war, der für die Verwaltung neu war, der auch für uns neu ist. Aber ich denke, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. 2015 haben wir im wohnungspolitischen Konzept beschlossen, in schönsten Lettern quasi, dass bei anhaltend starken Bevölkerungswachstum bzw. Wachstum das Thema Milieuschutz geprüft wird. Seit 2017 ist der Stadtverwaltung bekannt, dass wir ein Problem haben mit Modernisierungsmaßnahmen und Entmietungen. Die Folge ist von Verdrängung gewesen. Zu diesem Ergebnis kam die Voruntersuchung im Leipziger Osten. Anstatt, und das ist jetzt meine Kritik, anstatt jetzt die Ärmel hochzukrempeln, passierte erstmal eine Weile nichts. Mit jeder Woche, die verstrichen ist, wuchs unser politischer Druck, den wir ausüben konnten und auch wahrgenommen haben. Bis im Oktober 2018 dem Stadtrat das Ergebnis einer gesamtstädtischen Untersuchung vorgelegt wurde. 10 Verdachtsgebiete wurden damals ausgemacht. Anstatt hierauf mit einem Schutzschirm über die Verdachtsgebiete durch Aufstellungsbeschlüsse zu spannen, musste der Stadtrat die Arbeit der Verwaltung übernehmen. ich sage jetzt mal, das ist verkehrte Welt, aber wie gesagt, wir sind hier noch in einem Lernmodus. Hoffe, dass wir jetzt künftig dort anders mit umgehen. Da haben wir heute auch noch mal ein Beispiel, woran wir üben können. Gleichfalls vermuteten wir ähnliche Prozesse, Verdrängungsprozesse, abweichend von der Voruntersuchung der Verwaltung, wie Sie heute auch sehen anhand der Satzung, dass sich dieses bewahrheitet hat im Falle von Konnewitz und dass wir heute quasi auch dank quasi unserer Nase, sage ich jetzt mal, eine Beschlussfassung treffen können zu den Satzungen zu Konnewitz. Im Ergebnis liegen Ihnen nun die ersten 6 sozialen Erhaltungssatzungen der Stadt Leipzig zur Beschlussfassung vor. Das ist ein Novum für, ich sage jetzt mal, Ostdeutschland. Es ist, wenn man jetzt mal Berlin ein bisschen außen vor lässt. Und was uns auch zuteil wurde, ist, dass viele Städte, die ein ähnliches, ähnliche Lagen haben, Verdrängungslagen, Entmietungslagen haben, dass die heute ganz genau auf unsere Finger schauen und uns auch zugucken werden, wie wir in Zukunft damit umgehen, beziehungsweise welche Erfahrungen wir da sammeln. Seit den 90er Jahren ist in Leipzig das klassische Bauträgergeschäft. Ich komme nochmal zu der Frage, warum eigentlich Milieuschutz und welcher Sinn steht da dahinter. Seit den 90er Jahren ist in Leipzig das klassische Bauträgergeschäft, Immobilien anzukaufen, zu sanieren, oft in Eigentumswohnungen umzuwandeln und teuer zu vermieten, geübte Praxis. Damit wurde in den vergangenen Jahren deutschlandweit in Leipzig die höchsten Gewinne erzielt, noch über München, über Hamburg etc. und andere Städte. In vielen bedeutete das Geschäft für die BestandsmieterInnen die sogenannte Entmietung. In der Vergangenheit hat das kaum jemanden interessiert, geschweige denn kritisiert. So verschwanden in Leipzig über die Jahre zahlreiche preiswerte Wohnungen, die uns heute fehlen. Fanden die Betroffenen vor 5 oder 10 Jahren für das gleiche Geld im Umfeld der alten Wohnung noch eine neue Bleibe, ist das heute bei einem gesamtstädtischen Leerstand von rund 2% kaum noch der Fall. Das Instrument der sozialen Erhaltungssatzung bändigt in den 6 Gebieten mietpreissteigernde Modernisierung, sodass sie im Mittel wieder von der Gebietsbevölkerung verkraftet und damit bezahlt werden können. Herr Dr. Peter. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Beigeordnete, liebe Kollegen, liebe Gäste, unter anderem René Hobusch auch von Haus und Grund, alter Kollege aus dem Stadtrat, herzlich willkommen. Ja, ich will auch nochmal ganz grundsätzlich auf die Frage, warum machen wir hier das einfach, ganz kurz eingehen. Leipzig wächst seit einem Jahrzehnt rasant. Wir alle wissen es, dass auch der Wohnungsleerstand massiv gesunken ist und damit natürlich auch Verdrängungsprozesse verbunden sind. Durch einen spekulativen Immobilienmarkt, Neubau, Sanierungen, die zu höheren Mieten führen. Und in der Spitze sind eben zum Beispiel in Volkmarsdorf die Mieten von 2013 bis 2017 um satte 47% gestiegen, allein in diesem kurzen Zeitraum. Und das führt eben gerade in diesen Gebieten und alle Gebiete, die wir behandeln, sind Gebiete, in denen eben ganz viele Leute, ein großer Anteil der Bevölkerung mit Transferbezug und geringen Haushaltseinkommen leben, dass diese sich eben die Mieten nicht mehr leisten können, dass sie in andere Stadtteile verdrängt werden und damit natürlich auch, und wir reden hier über ein städtebauliches Instrument, soziale Beziehungen im Quartier gekappt werden und eben auch der Charakter von Stadtteilen sich ändert. Die Vielfalt und die Mischung von Quartieren schwindet, anderswo ballen sich soziale Probleme und damit verringert sich nicht zuletzt die Attraktivität unserer Stadt insgesamt. Das sei auch an diejenigen, die hier kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, gesagt. Wer die attraktive, die europäische Stadt, wie sie in der Leipzig-Charta beschrieben ist, möchte, der muss nicht nur bauliche Strukturen pflegen, sondern vor allem auch die sozialen Qualitäten in den Quartieren. Er muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Perspektive hier miteinander leben können. Und es ist eben genau diese Idee lebendiger, vielfältiger Quartiere, die eben diesen Milieuschutz und das Baugesetzbuch dieser Regelung der Erhaltung von Wohnbevölkerung und ihrer Zusammensetzung erhält. Das vielleicht einfach nochmal für den Hintergrund, warum wir das Ganze hier machen. Es geht nicht per se um ein Mieteninstrument, sondern es geht darum, städtebauliche Qualitäten zu erhalten und damit natürlich auch Verdrängung zu vermeiden. Der Kollege Matthias Weber hat schon auf die Genese hingewiesen. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so viel dazu sagen. Es gibt einen intensiven Untersuchungsprozess. Wir sind jetzt aber auch an der Stelle und da würde ich eben auch nochmal ganz klar unterstützen im Hinblick auf die weiteren Aufstellungsprozesse, wo wir jetzt ein Know-how haben in der Stadtverwaltung. Und das zeigt auch die Erfahrung anderer Städte, indem wir jetzt auch zügiger vorangehen können. Also wir haben jetzt uns dieses Know-how angepasst und deswegen können wir hier auch vorangehen bei dem Thema. Deswegen unterstützen wir auch den Änderungsantrag der Linken, einerseits dieses Screening zu machen, das auch nochmal festzuhalten alle 2 Jahre, aber eben auch Aufstellungsbeschlüsse in den weiteren Gebieten der Erhaltungsgebiete zu verankern. Wir alle wissen, dass das Instrument der Erhaltungssatzung hoch umstritten ist und mein Eindruck ist, dass der Milieuschutz, das sei auch gesagt, wahrscheinlich von den vehementesten Gegnern wie eben auch den glühendsten Befürwortern durchaus ein überschätztes wohnungspolitisches Instrument ist. Ja, Erhaltungssatzungen greifen in das Eigentum ein, indem sie bestimmte bauliche Maßnahmen, die zu einer Aufwertung führen, einschränken oder unter Genehmigungsvorbehalt stellen. Allen, die diesen Eingriff grundsätzlich ablehnen, sei in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes erinnert, Eigentum verpflichtet. Und dieses Allgemeinwohl ist in diesem Fall die Vielfalt und die Mischung der betroffenen Quartiere. Und die von den Erhaltungssatzungen und Genehmigungskriterien vorgesehenen Eingriffe sind dabei, so wie wir sie diskutieren und vielleicht auch noch weiter diskutieren sollten, verhältnismäßig und sie erlauben einen zeitgemäßen Standard, mit dem sich Immobilien wirtschaftlich unterhalten lassen, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Es ist überhaupt nicht zu befürchten und es zeigt auch die Erfahrung an anderer Stelle, dass ja Bauaktivitäten zum Erliegen kommen, dass ja die Attraktivität für die Bauwirtschaft sinken wird, sondern es geht darum, bestimmte Spitzen zu nehmen, die wir hier tatsächlich zum Beispiel durch Luxussanierung tatsächlich zu verzeichnen haben. Also der Herr Weber hat 8 Minuten geredet. Vielleicht können Sie das unterbieten. Okay, wir versuchen es. Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, einig sind wir uns alle darüber, dass wir gegen steigende Mieten, vor allem für kleine Geldbeutel der Bürger unserer Stadt, etwas tun müssen. Wir stellen aber hier eindeutig fest, dass Erhaltungssatzungen dazu der falsche Weg sind. Und wir können Ihnen auch erklären, warum wir diese Einschätzung haben. Ein wesentlicher Bestandteil, ein wesentlicher Grund für Mietsteigerungen ist fehlender Wohnraum. Wenn wir jetzt darüber reden, dass Häuser, die noch aus dem letzten Kommunismus als Ruinen dastehen und wieder nicht saniert werden oder weil es zu keiner Einigkeit mit dem Vermieter oder dem Eigentümer kommt, das Vorkaufsrecht durch die Stadt nutzen. Und dann haben wir wieder Häuser, alte Häuser im Bestand des Liegenschaftsamtes, die wir eben mit Papratsbeschluss im letzten Monat an die LBB oder die Saatgut Klausisch übertragen haben. Wir geben dafür Geld aus, wir müssen Haushaltsmittel bereitstellen und wir haben im Zweifel Ruinen erhalten. Im städtischen Eigentum befindliche Häuser wiegen den Nutzen nicht, wiegen den Aufwand nicht auf. So hat es ein Wirtschaftsprofessor aus Hamburg namens Manning festgestellt und diese Maßnahme als wirtschaftlichen Humbug bezeichnet. Dem können wir uns nur anschließen. Wir zweifeln die Repräsentanz der Umfragewerte an. Beispiel Connewitz. Connewitz hat 17.000 Einwohner. Wenn 834 Personen ihre Stimme dazu abgegeben haben und im Rahmen einer Selbstauskunft ein Lebensgefühl beschrieben haben, was keinen Rechtsbegriff darstellt, dann sind das 5% der Bevölkerung. Und das kann man wohl nicht gerade als repräsentativ bezeichnen. Und ob wir nun über Genehmigungskriterien heute reden oder im geschlossenen Ausschuss, es bleiben trotzdem welche erhalten. Und es wird die Frage immer stehen, Dusche oder Badewanne, es wird die Frage stehen, Fahrstuhl oder Nicht-Fahrstuhl. Und wenn wir über eine Mieterstruktur reden, die in diesem Gebiet groß geworden ist, die in diesem Gebiet seit vielen Jahren lebt und diese Leute werden älter, mobilitätseingeschränkt durch Unfall, durch Alter und was auch immer. Und sie können aufgrund fehlender Fahrstühle, aufgrund fehlender begehbarer Duschen diese Wohnräume nicht mehr nutzen und müssen ausziehen. Dann habe ich das Gegenteil von dem erreicht, was ich mit einer Mieterstruktur Schützung eigentlich erreichen wollte. Thank you. elinde hep bir kadeh var. Bu bunalım neye yarar? Hep ben dedin dünya. Kırıldı bütün aynalar. Uyan artık enayi. Çalındı bak yumurtalar. Hep daha çok beklerken çalındı bak yumurtalar. Ferrari'ni sattın ama roman olmadı. Hindistan'a da kaçtın hiç ama hiç tutmadın. Sen miydin o yoksa profilin miydi? Senin bu hallerin şarkıyı katletti. Şimdi abi bak beni bir dinle, ben sana bir şey anlatacağım. Hayatından, kentten kaçmak istedin. Arabayı, mal mülkü, her bir şeyi sattın gittin. Tamam, pastoral bir yaşam hepimizin hayali ama ne kavgaya inandın, ne bölmeye ekmeğini, şarabını, ne bir taş alıp fırlattın öfkeni Goliath'a doğru. Zalimin tasması boynunda, olursun oyuncak. At o tasmayı, kavgadadır kurtuluş ancak. Ya bölgesinden kar edemedikleri ağacı bile keser bunlar. Bak getirdiler kepçeleri, dozerleri, dayadılar kapına. Evde oturmuş sor bır bır izliyorsun be güzel abim. Burası sor bır bır değil beyler. Ne kavgaya inandı, ne bölmeye ekmeğini, şarabını, ne bir taş alıp fırlattın öfkeni Goliath'a doğru. Zalimin tasması boynunda, olmuşsun oyuncak. Tasmayı kavgadadır kurtuluş Frau Bicheranoth, aus Ihrem Buch, und ich fände es schön, wenn Sie dazu noch was sagen könnten, ist, dass Sie sagen, es gibt Leute, die sagen, nach Auschwitz kann man keine Musik mehr spielen, keine Bilder mehr malen, keine Gedichte schreiben. Ja. Das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, man muss Musik machen, und ich bin so froh, dass ich heute solche Musik machen kann, die uns hilft, zu erinnern und nachzudenken. Ja. Und Sie machen ja bis heute Musik mit Mikrofon Mafia. Können Sie dazu kurz etwas erzählen? Naja, also das meiste hat man ja, habe ich ja schon gesagt. Ja, also ich bin sehr dafür, dass man als alle diejenigen, die Gabe haben, etwas zu machen, sei es jetzt mit einem Buch oder sei es eine Lesung oder sei es Musik. Ja, das ist ganz egal, auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Jugend erfährt, was damals geschah. Weil es ist einfach leider nicht so gewesen, dass eine vernünftige Aufarbeitung dieser schrecklichen Geschichte gemacht wurde. Ja? Und es ist auch so, dass zum Beispiel, wo sind denn die Nazis eigentlich geblieben? Ja? Es gab ja damals im Jahre 1945, gab es ja überhaupt keine Aufklärung. Und wo sind die Nazis abgeblieben? Ja? Die sind ja nicht irgendwie verurteilt worden für diese schrecklichen Dinge, die sie gemacht haben, die furchtbaren Morde, die sie gemacht haben. Also die Leute eben ganz schrecklich, immer gesagt haben, also wir sind keine Menschen zum Beispiel, ja, oder nicht nur wir, also nicht nur die jüdische Gesellschaft, sondern auch Sinti und Roma und diejenigen, die im Widerstand waren, ja, das waren ja auch deutsche Menschen, ja, aber die hat man auch unheimlich, hat man denen zugesetzt, also das war ganz, ganz furchtbar, ja. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über den deutschen Widerstand, ja, und ich habe gesagt, dieses Buch müsste eigentlich jeder lesen, ja. Jeder Deutsche müsste das lesen. Und zumindest alle diejenigen, die in Hamburg leben, weil dieses Buch erzählt über Widerstand in Hamburg, ja. Und über diese schrecklichen Dinge, die hier von der SS und eben von diesen ganzen furchtbaren Nazis gemacht wurden, ja, getan wurden, ja. Also das müsste jeder lesen. Und es ist unheimlich wichtig, dass heute, in der heutigen Zeit, ja, wo wir schon wieder so viele Nazis rumlaufen haben, ja, dass man heute noch mehr als vorher, ja, über diese Geschichte spricht und die Menschen darüber aufklärt, was damals geschah. Weil ich sehe da ziemlich schwarz, ja. Ich sehe, wenn wir heute wieder Faschismus haben, so viele, also wir haben ja einige, einige Gruppen und Parteien, die rechts, die wirklich rechts eingestellt sind, ja. Das sind zum großen Teil sind das auch Rechtsradikale, ja. Und die machen auch wieder ganz, ganz schlimme Dinge, ja. Und ich finde es ist wirklich furchtbar, dass zum Beispiel die AfD im Bundestag sein kann und ihre schrecklichen Dinge, die sie da andauernd reden, und die sie da rausposaunen, dass die alle, dass sie das alles machen können, obwohl wir in unserem Grundgesetz stehen haben, dass alle Nachfolgeorganisationen oder Parteien der NSDAP, also der damaligen Nazi-Partei, ja, dass das verboten ist, ja. Und es wird nichts dagegen getan. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ja, also ich bin sehr in der Beziehung sehr pessimistisch, weil ich habe das schließlich alles erlebt. Ich habe erlebt, was damals geschah. Ja, meine Eltern sind umgebracht worden, meine Schwester ist umgebracht worden von den Nazis. Ja, also ich kann etwas erzählen. Ja, und ich weiß genau, dass es gefährlich ist, wenn diese Menschen wieder Oberhand bekommen. Ja, diese ganzen Nazis, die jetzt schon wieder da rumlaufen. Also ich sehe das genauso mit Ihnen, wobei ich natürlich in einer ganz anderen Zeit geboren worden bin, 1969. Und in genau dieser Zeit dann im Lauf der 70er und dann in den 80er Jahren tatsächlich in der Schule sehr viel an Aufarbeitung miterlebt habe und auch in meinem Elternhaus und Umfeld. Nur klar, ich sehe das auch mit Sorge, was heute hoffähig geworden ist, was man wieder sagen kann, wo ich denke, das kann man nicht sagen, das geht gar nicht und es wird trotzdem gesagt. Na, es ist ja in den Schulen manchmal und wir haben auch, was eine positive Sache ist, ja, wir haben ja auch diese Schulen, die den Namen haben, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ja. Und ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit einem von diesen Leuten, die das alles organisieren, ja. Und die haben mir gesagt, dass in Deutschland 3000 Schulen, ja, diesen Zusatz haben. Und das ist etwas sehr Positives. Ja? Also es gibt nicht nur Schlechtes, sondern es gibt auch positive Dinge, aber an die muss man sich dann halten. Ja? Und da muss man sich auch, darüber muss man sich freuen. Aber man muss trotzdem immer dagegen angehen, gegen diese Rechtsradikalen. Und nicht nur Radikale, sondern auch rechte Leute, die eben unsere Demokratie, die wollen keine Demokratie haben, ja. Die sind nicht für eine Demokratie. Und das ist wirklich gefährlich, ja. Weil die wollen wieder einen starken Mann haben und so wie Hitler, ja, und so weiter. Ja, und das ist ganz schlimm. Und ich muss ja sagen, es gibt es nicht nur in Deutschland. Ja, das Schlimme ist ja, dass in Amerika und in allen möglichen Ländern, ja, gibt es auch diesen Rassismus schon wieder. Ja, wir haben das ja jetzt gesehen, was da in Amerika passiert ist, schon wieder. Dass man über die Schwarzen da sich ganz schrecklich denen gegenüber benimmt und vor allen Dingen, dass die Polizei da jetzt schon wieder einen schwarzen Menschen da erschossen haben, ja. Also das sind ganz, ganz schlimme Dinge und so etwas, da müssen wir etwas auch dagegen tun. Und ich muss sagen, wir haben wirklich jetzt hier zum Beispiel in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Hamburg haben wir riesengroße Demonstrationen gehabt gegen diesen Rassismus. Ja? Also nicht nur den Rassismus bei uns, sondern auch den Rassismus in anderen Ländern. Ja? So wie in Amerika. Und das finde ich ganz große Klasse, ja, das finde ich sehr gut. Und was ich am besten finde von allem ist, dass ganz, ganz viele junge Leute, ja, sich daran beteiligen, ja. Also in diesen großen Demonstrationen, die wir hier in Hamburg hatten, waren ganz, ganz viele, also überwiegend junge Menschen, ja. Und das ist für mich ein Hoffnungsschimmer. Ja. Ja, also dieses, was da gerade passiert in Amerika, aber auch weltweit, an auch Protesten dagegen, das beschäftigt mich und uns hier auch sehr. Wir haben auch überlegt, für die Sendung dazu noch etwas zu machen. Ja. Also um Antirassismus, Aufklärung oder wie auch immer man das mit passenden Worten nennen will. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie sind auch, ich meine, seit den 70er Jahren bei der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, ja. Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und ja. Von dieser Vereinigung habe ich zum ersten Mal von meinem Sozialarbeiterkollegen Max Heinke gehört. Ja. Und er hat mir auch zum allerersten Mal, also von Ihnen erzählt, das ist schon einige Jahre her. Mhm. Und in Ihrem Buch sagen Sie, Frieden und Antifaschismus gehören zusammen. Wer Antifaschist ist, kämpft automatisch für den Frieden. Und ja, diese Verbindung leuchtet mir sehr ein und hat mich auch sehr beeindruckt, wie Sie das auf den Punkt gebracht haben. Mhm. Möchten Sie zu dem VVN-BDA auch noch etwas sagen? Ja, also ich finde, dass das also eine sehr, sehr wichtige Organisation ist. Ja. Und das wurde ja gegründet von ehemaligen Verfolgten des Naziregimes. Ja. Und es ist also, ich meine, wir haben jetzt in der VVN, ich bin ja immer noch in der VVN und werde auch immer da bleiben, ja. Also wir haben nicht mehr so viele ehemalige Verfolgte, ja, weil die meisten ja schon gestorben sind, ja. Also stellen Sie sich das mal vor. Also ich zum Beispiel bin 95 Jahre alt, ja. Also und die ganzen Leute, die vielleicht sogar noch älter waren als ich, ja, da sind viele, viele von denen gestorben. Und die VVN ist natürlich sehr traurig darüber, ja, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Aber dafür haben wir ja vor vielen Jahren schon die VVN geöffnet für junge Leute, für alle diejenigen, die sich für diese Geschichte interessieren und die mitarbeiten wollen, um gegen den Rassismus anzugehen. Ja? Und das finde ich ganz großartig. Ja? Es gibt viele, viele junge Menschen, die uns helfen, ja? Also uns Alten helfen, ja? Indem sie eben das weiterführen, was wir eben immer getan haben, ja, nämlich die Leute daran zu erinnern, dass wir damals einen schrecklichen Rassismus und einen Faschismus hatten, ja, und dass wir auch heute froh sind, dass wir das nicht mehr haben, dass wir eine Demokratie führen, ja, aber es gibt auch Fehler, ja, die gemacht werden, und das ist eben das, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass man eigentlich sich nach dem Grundgesetz richten müsste, und es dürften eigentlich gerade in diesem Land, in dem das alles geschah, ja, da dürften keine Nazis mehr rumlaufen, ja. Und die dürften, also meiner Meinung nach müssten die alle verboten werden, ja. Diese ganzen Vereine, und es gibt ja viele von denen, ja. Man kann das gar nicht wissen, wie viele das sind, aber es gibt ganz viele, ja. Und was hilft natürlich auch, das ist unser Regime, was wir machen, wie wir leben, ja. Und wie wir leben, also den Kapitalismus. Wir leben den Kapitalismus. Und dieser Kapitalismus ist für meine Begriffe sehr, sehr schlecht für die Menschen, weil er die Menschen erzieht zum Egoismus. Ja? Die Menschen wollen alle nur immer alles Gute für sie haben, für sich selbst haben, aber an andere Menschen denken sie nicht. Ja? Das ist genauso wie zum Beispiel es ganz schlimm ist, ja, dass so viele Waffen von hier in andere Länder verkauft werden. Ja? Die machen hier ganz, ganz viel Geld damit, die verdienen ganz viel Geld, ja. Aber sie denken nicht daran, was mit diesen Waffen, wer mit diesen Waffen alles getötet wird. Ja, es sind so und so viele Menschen, die mit diesen Waffen, die aus Deutschland dort in alle Länder, wo sowieso schon Krieg ist, ja, dass mit diesen Waffen noch geholfen wird, dass Menschen sterben. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja? Und wir haben ja nicht nur, darum zu kämpfen, dass hier kein Faschismus ist oder kein Rassismus ist, sondern wir müssen auch uns darum kümmern, dass wir, dass zum Beispiel wir gutes Wetter haben, ja, dass wir uns darum kümmern, die Menschen sind diejenigen, die eben zum Beispiel diese ganze Wärme, die jetzt kommt, ja. Also nicht, ich meine jetzt nicht die Wärme, die wir momentan haben, aber dass zum Beispiel das Meer erwärmt wird und dann alle Fische sterben und so weiter, ja, darum muss man sich auch kümmern, ja. Und das kann man nur, wenn man eben den Wunsch hat, auch Frieden zu haben, ja. Also das, was ich gesagt habe, dass die Antifaschisten nur für Frieden sind. Ja? Die sind nicht dafür, dass irgendwelche Kriege geführt werden. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Mittagspause angelangt und ihr hört als nächstes das Mittagsmagazin von Radio Korax. Στα σχολεία που πήγα έχουν κάνει στην πάντα κρατική προπαγάνδα, δολοφόνους ναζί. Στα σχολεία που πήγα και κορίτσια και αγόρια που μαζί και όχι χώρια συντηρούν τη φωτιά. Στα σχολεία που πήγα η φτωχιά αυτού του κόσμου σε κοιτάζουνε φως μου με καθάρια ματιά. Τα σχολεία που πήγα δεν τα κλείσαν σε τείχους και ας τα βάζω σε στίχους δραπετεύουν ξανά. Τα σχολεία που πήγα του ελάλ το παζάρι, νύχτα δίχως φεγγάρι και καρδιά που πονά. Τα σχολεία που πήγα τα σκεπάζει ο Μίχλη και η βροχή που τους ρίχνει ο πλατής ουρανός. Τα σχολεία που πήγα στον ορίζοντα πέρα πλοίο με μαύρη μπατιέρα, μέγας ωκεανός. Τα σχολεία που πήγα τα θυμάμαι σαν ψέμα, μα είχαν σάρκα και αίμα και το βλέμμα βαθύ. Τα σχολεία που πήγα μπορεί να είναι του δρόμου ή σε κάποιο όνειρό μου, ίσως να τα είχα δει. Μα εγώ τα σχολεία. Από μπροστά αστυνομία και από πίσω ναζί. Τα σχολεία που πήγα, όταν κάτω φτιαγμένα, οριζόντια με μένα, κι είμαστε όλοι μαζί. Τα σχολεία που πήγα, δασκαλέρας οι τέχνες, μου διδάξανε τέχνες να μιλάω στους φτωχούς. Στα σχολεία που πήγα, είδα αλληλεγγύη, οι ξένοι ήταν εκεί, φίλοι με τους στρωτούς. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε την αλήθεια για τα αντάρτητα στήθια και στην πρώτη γραμμή. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε τους καφιέδες, τους ξεπαίνουν λακέδες με λανιού ποταμί. Τα σχολεία που πήγα, δωρεάν και δημόσια, πιο πλουσίων συμπόσια, λαϊκές γειτονιές. Τα σχολεία που πήγα, δίχως κάγκελα είναι. Χόρδες σκέψου και γίνε, κριτικές κοντιλιές. Τα σχολεία που πήγα, δίχως τέλος ταξίδι. Παιδικό ένα παιχνίδι, μες στη μνήμη μου λες. Τα σχολεία που πήγα, τα έχω κάνει πηξίδα. Και στο σώμα μου απάνω, χαραγμένες γραμμές.